kam dem lauen Wind die Straße runter nach Jonquière. Ein Schleier aus bestäubtem Licht flog flatternd hinter ihnen her. Auf Rädern leise, leicht und schnell und schimmernd wie aus Silberstahl. In ihren Speichen fing sich gerade noch ein letzter Sonnenstrahl. Waren sechs und fuhren im Pulk, im gleichen Tempo, gleichen Takt. Die Runden rücken eng an eng und waren jung und beinahe nackt. Und einer hatte seine Hand an ihren Sattel angeschmiegt und eine ihren braunen Arm auf eine Schulter aufgelegt. Vorbei am Brunnen auf dem Platz, wo man sich kühlt und man sich wärmt und wartet, dass vielleicht noch mal das Leben mir vorüberlärmt. Vorbei und weiter, wo die Straße breiter wird und sich verliert, direkt ins Abendrot hinein, dass sie vielleicht noch weiter fühlt. Noch der junge Fluss, der silbern scheint und rein ist wie ein junger Fluss, am Feuer liegen und man träumt vom Morgen, der die Welt neu schafft, und einer schläft und eine singt und Cassiopeia suchen will. Ein brauner Arm dich sanft umschlingt. Und morgen wieder weiter los und fahren, fahren und der Wind hat immer neue Namen, die am Abend schon vergessen sind. Die Augen haben mir geschmerzt, so lange sah ich ihnen nach. Im Weinberg klagte schon der Vogel, der die Nacht durch weiter klagt.